deinen Körper. Ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Ich verkaufe meinen Körper. Ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Billig, billig, billig, billig. Letzte Nacht, da hab ich dich so tanzen sehen. Und du bliebst vor meinem Luxusparty stehen. In deinen blauen Augen sah ich das Verlangen. Darum ging ich zu dir und ich sprach dich an. Ich sagte, schön, es muss nicht immer teuer sein. Zieh dir einfach mich als Beispiel rein. Meinen Körper, den hat Gott gemacht. Doch ich schenke ihn dir heute Nacht. Verkaufe meinen Körper, ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Ich verkaufe meinen Körper, heute Nacht, da bin ich billig. 50 Cent und du bist dabei, dann mach ich mich für dich frei. Ich verkaufe meinen Körper, ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Verkaufe meinen Körper und ihr könnt den Song ab jetzt überall kaufen. Willst du ihn haben, musst du nur fragen, weil alle sagen, bin ungeschlagen. Ja, ich weiß, ich sehe echt super aus. Sprich mich einfach an, wenn du dich traust. Und hast du auch gerade kein Geld am Start, akzeptiere ich auch die Mastercard. Verkaufe meinen Körper, ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Ich verkaufe meinen Körper, heute Nacht, da bin ich billig. 50 Cent und du bist dabei, dann mach ich mich für dich frei. Ich verkaufe meinen Körper, ganz, ganz billig, ganz, ganz billig. Hier ist Peter Wackel und ich verkaufe meinen Körper. Ab jetzt könnt ihr den Song überall kaufen. Ganz, ganz billig, ich verkaufe meinen Körper. Heute Nacht, da bin ich billig. 50